Müssen Ehefrauen sich ihren Ehemännern unterordnen? This is Daniel, I'm Reinhard. Das ist Daniel und ich bin Reinhard. Shall we talk about this? Sollen wir darüber reden? All right, let's talk about this. Okay, na gut, lass uns darüber sprechen. I'm going to start with a true story. Ich werde mit einer wahren Geschichte anfangen. That I thought was incredibly funny, but the guy thought it was incredibly terrible. Die ich unglaublich lustig fand, aber der Mann fand sie total furchtbar. See, it has to do with perception. Es hängt eben von der Wahrnehmung ab. So years ago I was preaching in Belgium, in Brussels. Vor Jahren predigte ich in Brüssel, in Belgien. After the meeting I was praying for a lot of sick people. Danach betete ich für viele kranke Leute. And a guy came to me with his wife in his hand, dragging her. Und ein Mann kam zu mir mit seiner Frau, die er an der Hand zerrte. He looked really desperate. Er sah sehr verzweifelt aus. Pastor Reinhard, pray for my wife, pray for my wife. Pastor Reinhard, bete für meine Frau. You know, I thought, my goodness, so desperate. I wonder what sickness she had. Ich dachte, meine Güte, wie verzweifelt. Ich frage mich, was für eine Krankheit sie hat. I said, what can I pray for her? Ich fragte, was kann ich für sie beten? He said, she's so rebellious. Pray for her. Er sagte, sie ist so rebellisch. Bete für sie. She doesn't submit. Sie ordnet sich nicht unter. So. I was kind of perplexed. So, ich war ein wenig perplex. Like, in decades of serving Jesus, I never had a guy drag his wife to me, telling me to pray for her because she's rebellious. In den Jahrzehnten im Dienst für Jesus hatte ich nie einen Mann, der seine Frau zu mir zerrte und sagte, ich soll für sie beten, weil sie rebellisch sei. So, I like to be honest with people. Ich bin gerne ehrlich zu Leute. And I hate religion. Und ich hasse Religion. So I said. Also sagte ich. I don't know what to pray because she doesn't have to submit. Ich weiß nicht, was ich beten soll, denn sie muss sich nicht unterordnen. He got really upset with me. Er wurde wirklich verärgert über mich. The Bible says, wives submit to the husband. Er sagte, die Bibel sagt, Frauen ordnet euch euren Männern unter. I said, no, it doesn't say. Ich sagte, nein, das sagt sie nicht. It says it. Er sagt, das tut sie. So, there was a Bible laying on the chair. Dort auf einem Stuhl lag eine Bibel. I picked up the Bible and handed it to him. Ich nahm die Bibel und gab sie ihm. I said, show me where the Bible says that wives have to submit to the husband. Ich sagte, zeige mir, wo die Bibel sagt, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen müssen, denn das tut sie nicht. So he said, I know it's in the Bible, but I don't know where it is. Er sagte, ich weiß nicht, es steht in der Bibel, aber ich weiß nicht wo. I said, let me help you. Ich sagte, lass mich dir helfen. So I opened Ephesians chapter 5. Also schlug ich Epheser 5 auf. And I read. Und ich las vor. Wives, Frauen, submit to your husband. Ordnet euch euren Männern unter. Here it is. I knew it's in the Bible. Er sagte, da steht es doch. Ich wusste, es ist in der Bibel. I said, let's read again. Ich sagte, lass uns noch mal lesen. Frauen. I said, are you the wife? Ich fragte, bist du die Frau? She's the wife. Sie ist die Frau. I said, then you can scratch this verse out of your Bible. Ich sagte, dann kannst du diesen Vers aus deiner Bibel streichen. This is not written for you. Das ist nicht für dich geschrieben. It doesn't say, husbands, make sure your wives submit to you. Es heißt nicht, Männer, sorgt dafür, dass eure Frauen sich euch unterordnen. You are entering a private conversation between God and your wife. That's very rude. Du mischst dich in eine vertrauliche Unterhaltung zwischen Gott und deiner Frau ein, das ist sehr unverschämt. He doesn't talk to you, he talks to the wife. Er redet nicht mit dir, er redet mit der Frau. But let's look in this context if there's something that God is saying to you. Aber lasst uns mal im Kontext schauen, ob es was gibt, was das Gott zu dir sagt. Oh, I found it right here. Oh, ich habe es gleich hier gefunden. Husbands, Männer, love your wife as Christ loves the church. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt. Who died for her and gave himself up for her. Der für sie starb und sich selbst für sie hingab. I said, that's your verse here. Er sagte, das hier ist dein Vers. Just ask your wife if you love her like Christ loves the church, is willing to die for her. Lass uns deine Frau fragen, ob du sie liebst, wie Christus die Gemeinde liebt und bereitwillig für sie stirbt. He grabbed the wife and ran out of the building very angry. Er packte seine Frau und lief aus dem Gebäude, sehr wütend auf mich. He should have been angry at himself. Er hätte wütend auf sich selbst sein sollen. So do I believe wives have to submit to the husband? Glaube ich nun, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen müssen? No. Nein. It's like, If you have to make your wife submit, wenn du deine Frau dazu bringen musst, sich unterzuordnen, you have a really serious problem. Dann hast du ein sehr ernstes Problem. So, how does the Bible say wives should submit to their husbands? Wie sagt die Bibel, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen? Well, in order to understand the Bible and interpret the Bible right, um die Bibel richtig zu interpretieren und zu verstehen, you have to always ask the question, who is God speaking? Musst du immer die Frage stellen, zu wem Gott spricht? In what context does he speak? In welchem Zusammenhang spricht er? And in what cultural and historical context did he say? Und in welchem historischen und kulturellen Kontext hat er das gesagt? So, if you take Ephesians 5, wenn du also Epheser 5 nimmst, where it actually says wives should submit to the husband as unto the Lord, wo es tatsächlich heißt, Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn, what's the context? Was ist da der Kontext? In the whole context, Paul says, submit to one another. Im ganzen Zusammenhang sagt Paulus, ordnet euch einander unter. So, as much as the wife has to submit to the husband also needs to submit to the wife. So wie sich die Frau dem Mann unterordnen soll, soll der Mann sich auch der Frau unterordnen. We all have to submit to one another. Wir müssen uns alle einander unterordnen. Authority always flows from God. Autorität fließt immer von Gott her. My friend, listen. Mein Freund, hör zu. You as a husband don't have authority over your wife. Because you're the husband. Du als Ehemann hast keine Autorität über deine Frau, weil du der Mann bist, der Ehemann. Verstehe das. Nobody on this earth has authority unless it's delegated from the highest of all authorities, which is God. Niemand auf der Erde hat Autorität, es sei denn, sie wurde ihm von der höchsten Autorität übertragen, nämlich Gott. See, that's the key. Das ist der Schlüssel. We husbands in our terrible male arrogance and chauvinistic attitude. Wir Ehemänner in unserer fürchterlichen männlichen Arroganz und chauvinistischen Einstellungen, we think that we have authority over wives because we are the husband. Wir denken, dass wir Autorität über Frauen hätten, weil wir die Ehemänner sind. If you believe that, get off your high religious horse. Wenn du das glaubst, dann steig von deinem hohen religiösen Ross runter. It is so ridiculous. Das ist so lächerlich. Because you have no authority over your wife simply because you're the husband. Denn du hast keine Autorität über deine Frau, weil du der Mann bist. You only have authority on this earth because it's been delegated to you from above. Du hast nur deshalb Autorität auf dieser Erde, weil sie dir von oben übertragen wurde. Jesus made this very clear that you would have no authority unless it's been given to you by my Father in heaven. Jesus macht das sehr deutlich, indem er sagte, du hättest keine Autorität über mich, wenn sie dir nicht von meinem Vater im Himmel gegeben worden wäre. Authority has been given to me, therefore you go. Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Autorität gegeben, darum geht. If all authority has been given to him, that means he is the only one who's got all authority. Wenn ihm alle Autorität gegeben wurde, heißt das, er ist der Einzige, der alle Autorität besitzt. And the only way we can ever have authority if it's been delegated by him. Und die einzige Möglichkeit, wie wir jemals Autorität erhalten können, ist, indem er sie uns überträgt. Look what 1 Corinthians 11 verse 3 says. Schau, was 1. Korinther 11 Vers 3 sagt. He says, but you know that the head of every man is Christ. And the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. When the Bible speaks about head in this context, it speaks about authority. Wenn die Bibel in diesem Zusammenhang über das Haupt spricht, meint sie Autorität. Look, we've taken this sad thing out of the context. Wir haben das traurigerweise aus dem Zusammenhang gerissen. Husband is the wife, is the head of the wife, the authority of the wife, so wife submit. Der Mann ist das Haupt, das ist die Autorität der Frau, also Frau, ordne dich unter. Nein! The husband only has as much authority over the wife as he is under the authority of Christ. Der Mann hat nur so viel Autorität über die Frau, wie er unter der Autorität von Christus ist. Very clear. Ganz klar. The head of every husband is Christ. Das Haupt jedes Mannes ist Christus. The authority is delegated. Father, Jesus, man, woman. Die Autorität ist übertragen. Vater, Jesus, Mann, Frau. It's that clear. Das ist so klar. So what happens if I Don't walk under the authority of Christ. Was passiert also, wenn ich nicht unter der Autorität von Christus lebe? The moment I don't walk under the authority of Christ, in dem Moment, wo ich nicht unter der Autorität von Christus lebe, I have no more authority over the wife. Habe ich keinerlei Autorität mehr über die Frau, über die Ehefrau. Zero. Null. Because the authority of the wife has been delegated to me by Jesus. Denn die Autorität über die Ehefrau wurde mir von Jesus übertragen. So what does Jesus say to me? Also was sagt Jesus zu mir? You better love your wife exactly how I love the church. Die for her, give yourself up for her, never manipulate and control her. Du liebst deine Frau besser genauso wie ich die Gemeinde liebe. Stirb für sie, gib dich selbst für sie hin, kontrolliere und manipuliere sie niemals. As long as I remain under Christ's authority, I have authority over my wife. Solange ich unter der Autorität von Christus bleibe, habe ich Autorität über meine Frau. Every single woman who's listening to me right now, answer this question. Jede einzelne Frau, die gerade zuhört, beantworte mir diese Frage. If your husband would love you the way Christ loves the church. Wenn dein Ehemann dich so lieben würde, wie Christus die Gemeinde liebt, selbstlos, sich selbst für dich hingebend, willing to die for you, bereit für dich zu sterben, never seeking his own interest, always seeking your good. Niemals seinen eigenen Vorteil suchen, sondern immer dein Bestes. Would you love to submit to such kind of a guy? Würdest du dich so einem Mann gerne unterordnen? Every woman would say, of course I would. Jede Frau würde sagen, natürlich würde ich das. We ask this ridiculous question, does the wife have to submit to the husband for this simple reason? Wir stellen diese lächerliche Frage, ob die Frau dem Mann sich unterordnen muss, auf diesem einfachen Grund. Because we men are not willing to be under the authority of Christ and not. We wonder why we don't have authority over the wife. Weil wir Männer nicht bereit sind, unter der Autorität von Christus zu sein und uns wundern, warum wir keine Autorität über die Frauen haben. It's delegated authority. Es ist übertragene Autorität. So wives. Also Ehefrauen. Am I calling you to rebellion? Rufe ich euch zur Rebellion auf? Rebellion is always bad. Rebellion ist immer schlecht. But I'm telling you. Aber ich sage dir. You don't have to submit to a husband who is not walking under the authority of Christ. Du musst dich nicht einem Ehemann unterordnen, der nicht unter Autorität Christi lebt. And you don't have to feel bad about it either. Und du musst dich dafür auch nicht schlecht fühlen. Love and honor your husband. Liebe und ehre deinen Mann immer. Always. Immer. Control is always of the realm of the kingdom of darkness. Kontrolle ist immer aus dem Bereich des Königreichs der Finsternis. Look. Schau mal. Does Jesus have authority over the church? Hat Jesus Autorität über die Gemeinde? Yes. Ja. Christ is the head of the church. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Does Jesus insist that the church submits to him? Besteht Jesus darauf, dass die Gemeinde sich ihm unterordnet? No. Nein. He lets the church free. Er lässt die Gemeinde frei. Do you really think that if the church would be submitted to Jesus, she would be in such a mess? Glaubst du ernsthaft, die Gemeinde wäre in so einem schlechten Zustand, wenn sie wirklich Jesus untergeordnet wäre? No, she would be perfect, pure and holy. Nein, sie wäre perfekt, rein und heilig. Jesus never uses his authority over the church by force. Jesus nutzt seine Autorität über die Gemeinde niemals zwangweise mit Gewalt. He lets her free. Er lässt sie frei. And Christ is our model. Und Christus ist unser Vorbild. So let your wife free. Also lass deine Frau frei. I remember when I prayed at the beginning of our marriage. Ich erinnere mich, als ich zu Beginn unserer Ehe betete. God, change my wife. Gott, verändere meine Frau. God said to me, how can you be so arrogant? Und Gott sagte zu mir, wie kannst du so arrogant sein? You're supposed to be concerned with you changing and becoming the husband that I want you to be, not with your wife. Du sollst darauf bedacht sein, dass du dich veränderst und der Ehemann wirst, wie ich dich möchte und nicht, dass deine Frau sich ändert. Submit to one another in the fear of the Lord. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Remember, authority is delegated. Denk daran, Autorität ist übertragen, immer. If you're not under the authority that was delegated to you, you have no authority over the people who are under. Wenn du nicht unter der Autorität dessen bist, der sie dir übertrug, dann hast du keine Autorität über die Leute, die unter dir sind. It's quite simple. Das ist so einfach. Thank you. Danke. I hope you liked it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. I think all the wives liked it. Ich denke, allen Frauen hat es gefallen. Ich hoffe, den Männern hat es auch gefallen. Und sie können etwas lernen. Klickt auf den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teile es mit deinen Freunden. Und hinterlasst uns ein paar Kommentare. Danke.